gekickt in den Laden. Ihr schlachtet ein Tier, er macht es richtig zur Sau. Nach getaner Arbeit macht er das Wurst fertig. Das Wurst ist sein Lieblingsobjekt. Es steht im Fleisch- und Wurstwarenfachgeschäft und rockt, wenn Ulf das will. Jetzt will er. Er hat Druck, er nimmt das Tier, welches nun wirklich nicht mehr in der Lage ist, einen fairen Prozess zu empfangen, und macht es rein. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Das Wurst rockt das Tier, bis es ganz klein und anzahlsmäßig viel wird. Das Tier scheint desinteressiert. Ulf sitzt daneben und grinst. Fertig! Ulf nimmt die Tiere und stopft sie in den Wurststöpferich. Und er erhält eine prallgefüllte Wurst. Ulf ist glücklich, wieder hat er eine Menge getan. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Es gibt Atombomben und ganz viel Hunger und Not. Es gibt ganz viel Stress auf der Welt. Und nach Ansicht einiger Menschen sollten Menschen nicht rauchen. Denn Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Zigaretten sind schuld. Fleisch und Wurstwaren sind schuld. Fleisch und Wurstwaren sind schuld. Fleisch und Wurstwaren sind schuld. Fleisch und Wurstwaren sind schuld. Ja. Yeah.